euch und eure Nachkommen. Das ist nicht umsonst geschehen. Macht den Beschluss mit der Tyrannei, stürzt den Staat und ihr seid frei. Die Regierung, die dort oben thront, ist schon viel zu lang am Ball. Sie reden und sie machen nichts. Egal, sie belügen und betrügen dich, du Idiot, du merkst es nicht. Sie umarmen und sie lachen dich an, in Wahrheit wollen sie an dein Konto ran. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Bürger, wehrt euch, lasst euch sagen, eure Stunde hat schon längst geschlagen. Macht endlich Schluss mit der Tyrannei, stürzt den Staat und ihr seid frei. Du musst dich wehren, bald ist es zu spät. Du merkst nicht, wie die Zeit vergeht. Tu es jetzt und benutz die Hände, mach dem allen endlich ein Ende. Bürger, wehrt euch, lasst euch sagen, eure Stunde hat schon längst geschlagen. Macht endlich Schluss mit der Tyrannei, stürzt den Staat und ihr seid frei. Der Staat verliert bald den Verstand, Gewalt regiert das ganze Land. Ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, jeder macht den anderen kalt. Nur einer hält die Oberhand, du kannst es sehen an jeder Wand. Hooligans, die Macht ist da, Hooligans, wie wunderbar. Oh. Stadion fing alles an. Dort sind die Bullen am schlimmsten dran. Sie haben sich schon oft blamiert, den Hut sind gut organisiert. Normal zu sein, das ist schon alt. Der Hooligan macht alle kalt und nimmt das Schicksal seinen Lauf. Kriegen die Linke auch noch eine drauf. Hooligans, die vereinte Macht. Hooligans kamen über Nacht. Oh, Hooligans kamen immer mehr. Macht dem Bullen das Leben schwer. Hooligans, die vereinte Macht. Hooligans kamen über Nacht. Oh, Hooligans kamen immer mehr. Macht dem Bullen das Leben schwer. darauf an, ist der Moment, dann ist alles klar. Ich konnte nicht mehr hören und ich konnte nicht mehr sehen. Ich lud sie zu mir ein, sie meinte, ich will mit ihr gehen. Doch ich hatte nur eines vor, denn sie war wirklich dumm. Wir gingen in den Garten und dort machte ich sie um. Sie war dem Abgrund nah, doch jetzt hängt sie an unserem Baum, das ist doch wunderbar. Banka-Mädel, sie war dem Abgrund nah, doch jetzt hängt sie an unserem Baum, das ist doch wunderbar. Thank you. zu futtern und keine Kohle mehr. Auch Franz ergeht es so, Edes bester Kumpel, sie kennen sich aus dem Knast und beide sind sie Lumpen. Sie wollen eine Bank berauben, zwei Maschinengewehre. Sie hoffen, dass es klappt, denn es geht um ihre Ehre. Sie haben Munition und Mut gehört dazu. Sie sind echt abgezogen, Plan haben sie nun. Knast ist jede Woche blank, das ist Ede aus dem Knast, er bricht ein in jede Bank. Ede aus dem Knast ist immer ohne Geld, Ede aus dem Knast, der größte Lump der Welt. Das Buch der grausamen Träume. ist verschwunden, doch jetzt ist es wieder da. Mit Blut wurde es geschrieben, vom Teufel, der es gebar. Mit Menschenhaut umrungen, tausend Seelen wurden nur gequält. Von bösen Geistern umschlungen, bis die Tür zur Hölle aufgeht. Grausamen Träume, verschwunden im ewigen Mais. Das ist das Buch der grausamen Träume, denn in der Hölle ist es heiß. Grausamen Träume.